Stefanie Kunke, Wien 23, Mauer Lange Gasse 47, Wohnung von Stefanie Kunke. Lebenslauf von Steffi Kunke. Steffi Kunke, geborene Jelinek, wurde am 24.12.1908 geboren. Wegen schwerer Erkrankung des Vaters wurde sie im Alter von 3 Monaten von ihren Eltern, der Schwester ihres Vaters, Flora Jelinek, zur Pflege und Erziehung übergeben. Flora Jelinek, die selbst unverheiratet geblieben und Handarbeitslehrerin vom Beruf war, zog Steffi wie ihr eigenes Kind auf. Mit Tante und Großmutter wuchs Steffi in Mauer Lange Gasse 47 in einer Zimmer-Küche-Wohnung auf. Die Wohnung lag in einem Haus, das nur aus einem Geschoss bestand. Sie war nur durch einen Garten zugänglich und in diesem Garten verbrachte Steffi die meiste Zeit ihrer Jugend. Hier lernte sie träumen und dichten. Steffis Vater war Angestellter der städtischen Brauerei gewesen, ihre Mutter Schneiderin. Die schriftstellerische Begabung war ihr von ihrem Vater mitgegeben worden. Dieser hatte seinerzeit mit Peter Rossiger korrespondiert und so manches Gedicht von Ignaz Jelinek wurde in Rossigers Zeitung Der Heimgarten veröffentlicht. Nach Volks- und Bürgerschule absolvierte sie das Lehrerinnenseminar in der Hegelgasse in Wien 1, sodann für 2 weitere Jahre das Pädagogische Institut der Stadt Wien. Neben ihrem Beruf als Lehrerin befasste sie sich mit dem Studium der Staatswissenschaften. Sie inskribierte an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, beendete aber dieses Studium nicht, da die politische Situation sich so zugespitzt hatte, dass Steffi kaum mehr Zeit fand, sich um ihr Studium zu kümmern. Als junges Mädchen hatte sie Geige spielen gelernt. Hans Kunke veranlasste sie, dieses Instrument mehr zu pflegen. Sie übte Beethoven-Sonaten und Hans begleitete sie. Ihre hauptsächliche Begabung lag aber auf literarischem Gebiet. Wenn Steffi ein Referat hielt, war es druckreif und von literarischem Wert. Selbst im Gefängnis setzte sie ihre schriftstellerische Tätigkeit fort. Nachstehend eine kurze Beschreibung der Haft von Steffi Kunke. Nach beendeten Polizeiverhören im Jahr 1938 kam Steffi in das Frauenkonzentrationslager Lichtenburg in der Nähe von Torgau an der Elbe. Von dort im Mai 1939 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in Mecklenburg, wo sie sogleich Blockälteste wurde. Wegen Nichtmeldung einer strafbaren Handlung, die eine ihrer Stubenältesten, eine Kriminelle, verübte, bekam sie die schwere Strafe von 2 Jahren Strafblock. Strafblock ist aus der Sprache der KZler übersetzt, gleich neben der Gaskammer zu werten. Steffi hat sich trotzdem auch dort gegen jedes Unrecht eingesetzt und bekam dafür am Pfingstsamstag 1945 vom SS-Reichsführer Himmler angeordnet 25 Stockschläge, die sie als einzige ohne einen Laut von sich zu geben über sich ergehen ließ. Allerdings haben sie sie dann bewusstlos weggeschleppt. Der Strafblock musste damals mit den jüdischen Intellektuellen das Lager Ravensbrück erbauen. Schwere Steine brechen, Schiffsausladungen bis in die späte Nacht und dann meist ohne Essen und noch Strafe stehen. Auf 2-3 Stunden ins Bett, das war die Lebenshaltung der Strafblockgefangenen. Steffi hatte eine fabelhafte Haltung, die sich auch in ihren Äußeren ausdrückte, was natürlich auch von den Aufsehern als Provokation aufgefasst wurde. Ohrfeigen waren daher an der Tagesordnung. Ein Gutes war damals in ihrem Leben, nämlich, dass sie hin und wieder mit Käthe Leichter ein paar Worte sprechen konnte, da die Juden ohne Strafblock genauso schwere Arbeit leisten mussten. Nach späteren Erzählungen der beiden haben ihnen diese Lichtblicke viel Kraft gegeben. Natürlich war dadurch auch die Möglichkeit des Kassiberschmuggels gegeben und auch Lebensmittel konnten Steffi zugesteckt werden. Im Frühjahr 1941 kam sie aus dem Strafblock und wurde am politischen Block, wo Rosla Jochmann Blockälteste war, Blockschreiberin. Das war ihre schönste Zeit während der ganzen Haft. Aus dieser Zeit stammen aus ihrer Feder die schönsten Märchen und Gedichte. Leider musste alles nach Rosls Verhaftung im Jahre 1943 vernichtet werden, da ja alle Tendenz hatten. Im Frühjahr des Jahres 1942 wurde Steffi mit vielen anderen deutschen Genossinnen zur Richtung des Lagers Auschwitz kommandiert. Eine Weigerung war unmöglich. Ein Trost die vielen Genossinnen, die mitgingen. Es war ein schwerer Abschied für uns alle, kurz nach Käthes Tod. Außerdem sagte sie immer, und wir konnten es ihr nicht ausreden, dass sie nicht mehr lebend aus dem Lager käme. Noch im selben Jahr, am 26. Dezember 1942, hat sie ihr Leben ausgehaucht. Von Freundinnen, die später wieder aus Auschwitz nach Ravensbrück zurückkamen, erfuhren wir, dass sie bald nach ihrer Ankunft an Typhus erkrankte, von dem sie sich nicht mehr erholte. Außer einem schwachen Herzen hatte sie auch keine Willenskraft mehr. Die Strapazen des Strafblocks, die fürchterlichen Verhältnisse in Auschwitz, hatten ihren Lebenswillen gebrochen. Außerdem litt sie an einem namenlosen Heimweh und ihre letzten Tage und Stunden waren erfüllt von Fantasien über Wien und zu Hause. Helene Potetz, geschrieben im November 1948. Quelle: Liesing im Dunkeln, verfolgte und ermordete Liesingerinnen 1932 bis 1945. Dr. Gerald Netzl, Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten. Bezirksgruppe Liesing, Wien 2009, Seite 18 bis 20.